Zur Projektgruppe ESM möchte ich ein paar einleitende Worte sagen. Sie ist am 30. Mai dieses Jahres gegründet worden, um die Aktivitäten der Piratenpartei zu bündeln in Hinsicht des ESM und des Fiskalpaktes. Vorher hat es viele verschiedene Initiativen mit Landesverbänden gegeben. Und die Bundespartei hat sich seit Anfang Juli jetzt der Klage der Demokratie e.V. angeschlossen und beim Bundesverfassungsgericht ist sie der Klage beigetreten. Das ist der Stand. Wir haben uns entschlossen, in der Projektgruppe ESM diese Problematik dieser Krise, wir können sie Euro-Krise nennen, wir können sie Finanzkrise nennen, wir können sie Staatsschuldenkrise nennen. Wahrscheinlich wird jeder gute Argumente dafür finden, jeweils eine Bezeichnung auszuwählen und es gibt wahrscheinlich noch weitere, das aus drei verschiedenen Ebenen auszuleuchten. Wir haben eine erste Podiumsdiskussion am 29. Juni gehabt mit Verfassungsrechtlern, dem Mitarbeiter von Professor Meyer, den Sie beide bestimmt kennen werden, Dr. Heidfeld, und einen Vertreter der Demokratie e.V. Und diese Podiumsdiskussion hat am 29.06. stattgefunden. Ein YouTube-Video wird dazu noch zur Verfügung gestellt. Ja, das zur einleitenden Worte. Heute ist die zweite Podiumsdiskussion im Rahmen dieser Veranstaltung. Es sind zwei Vertreter da, wo wir glauben, sagen zu können, dass sie die Rettungsmaßnahmen um den ESM befürworten. Deswegen haben wir sie heute auch eingeladen, damit sie ihre Sicht der Dinge uns erläutern. Wir werden sicherlich kritisch versuchen zu hinterfragen, diese Position. Und es wird eine weitere Diskussionsrunde mit Ökonomen stattfinden, die dann eine Position gegen den ESM innenehmen. Mit diesen einleitenden Worten möchte ich es erst einmal an meinen Mitmoderator geben, an Robert Arnold. Ja, vielen Dank, Herr Gascher. Ich freue mich auch, dass das hier jetzt alles so wunderbar geklappt hat. Das Ganze hat nur geklappt, weil ganz viele Leute an ganz vielen Stellen ganz viel gearbeitet haben, auch noch in letzter Minute an der Technik. Jetzt ist es genau 20 Uhr, also würde ich sagen, Matthias, magst du beginnen, Herrn Bofinger kurz vorzustellen? Ich glaube, da müssen wir gar nicht so viel vorstellen. Professor Bofinger, geboren 1954 in Pforzheim, ist seit 1991 ordentlicher Professor an der Universität Würzburg, im Lehrstuhl für VWL, Schwerpunkt Geld und internationale Wirtschaftsbeziehungen, wenn ich es richtig wiedergebe, und ist seit März 2004 Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung und hat sich in vielerlei Hinsicht geäußert in den letzten Monaten zur Eurokrise mit dem Schuldentilgungsplan des Sachverständigenrates und eines Sondergutachtens, was erst vor wenigen Tagen veröffentlicht worden ist. Dann möchte ich ganz kurz Klaus Regling vorstellen. Klaus Regling hat Volkswirtschaftslehre in Hamburg und Regensburg studiert, hat beim IWF in Washington gearbeitet und in Jakarta. Er hat außerdem gearbeitet beim Bundesverband Deutscher Banken und beim Bundesfinanzministerium. Er hat noch ganz viele weitere interessante Arbeiten zwischendurch gemacht. Aktuell ist er besonders interessant deswegen, weil er der Chef der EFSF ist und designierter Chef des Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM, über den wir heute diskutieren. Ja, bevor wir die beiden Herren jetzt bitten zu dem ersten Statement. Wir sollten, bevor wir Lösungen vorschlagen oder überhaupt in die Diskussion einsteigen, erst einmal uns verständigen, was für eine Problematik oder welche eine Art von Krise wir überhaupt haben. Ich würde sagen, worin besteht das Problem, das gelöst werden soll mit dem ESM und dem Fiskalpakt? Dann, welche Ursachen sehen Sie für das Problem an und warum kam es zu dieser Entwicklung? Und als Anschluss dann stellen Sie Ihre Lösungsansätze kurz vor. Wir würden gerne beiden von Ihnen 5 Minuten einräumen, um Ihre Position darzulegen, wenn es Ihnen recht ist. Und ich würde ganz gerne mit Professor Bofinger beginnen. Ja, schönen Dank. Für mich ist entscheidend, dass wir hier im Euroraum eine systemische Krise haben. Systemische Krise bedeutet, dass wir Staaten haben, die wie beispielsweise Italien ein sehr niedriges Defizit hat oder Staaten wie Spanien, das sich massiv bemüht, seine Verschuldung in den Griff zu kriegen, und dass diese Staaten einfach darunter leiden, dass sie nicht mehr zu vernünftigen Zinsen sich auf den Finanzmärkten refinanzieren können. Die Zinsen steigen trotz der ganz klaren Sparanstrengungen immer weiter an. Sie unterlaufen damit die Sparanstrengungen und gefährden damit das Ziel all der ganzen Konsolidierungspolitik. Und diese systemische Problematik sieht man ja sehr deutlich, wenn man beispielsweise Italien und Großbritannien vergleicht.